Und der Puster kam ein Pferd mit nem Wagen dran. Darin saß, wie sich's gehört, ein Zigeunersmann. Neben dem Zigeuner saß Frau und Hund und Sohn. Letzterem die Leviten las er in strengem Ton. Ist nix Fisch mit Messer, wenn du Gabel hast. Schau doch aus viel besser, wenn du bei Dame von Welt zu Gast. Küss nix schöne Dame, wenn verheirat ist. Das macht kein Reklame, wo du von Puster gekommen bist. Wenn auf Straße viel Verkehr, das für dich gar nix gut. Nur nix laufen hin und her, sonst du schnell kaputt. Joi, trag nix Hemd, bis grau ist, Schuh bis Zeh rausschaut. Sauf nix, bis Kopf blau ist, weil dich sonst Vater mit Stock verhaut. Abends ging der Vater aus, frisch rasiert, gekämmt, kam mit Riesenrausch nach Haus und zerschlissenem Hemd. Doch sein Sohn, der Janusch, sagt, so ist's jedes Mal. Statt dass er sich gut betragt, predigt er Moral. Ist nix Fisch mit Messer, wenn du Gabel hast. Schaut doch aus viel besser, wenn du bei Dame von Welt zu Gast. Küss nix schöne Dame, wenn verheiratet ist. Das macht kein Reklame, wo du von Puster gekommen bist. Wenn auf Straße viel Verkehr, das für dich gar nix gut. Nur nix laufen hin und her, sonst du schnell kaputt. Joi, trag nix Hemd, bis grau ist, Schuh bis Zeh rausschaut. Sauf nix, bis Kopf blau ist, weil dich sonst Vater mit Stock verhaut.